WDR 5. Neugier genügt. Mitte April. Tausende Demonstranten ziehen mit ihren Trillerpfeifen, Megafonen und viel Wut im Bauch durch die Straßen, allein in 20 Städten in Nordrhein-Westfalen. Es ist der weltweite Aktionstag gegen das Freihandelsabkommen TTIP. In den Augen der Teilnehmer und Organisatoren, wie dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC, steht der Begriff sinnbildlich für den Abschied von sozialen Errungenschaften in Europa, von Verbraucherrechten und Umweltstandards. Oder, ganz allgemein, für das Gefühl, als Bürger dürfe man bei den entscheidenden Fragen nicht mehr mitreden. Das sind Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern, die wir gegen TTIP gesammelt haben. Ja, ich möchte kein Chlorähnchen auf dem Teller haben, natürlich. Ich möchte auch kein amerikanisches, gentechnisch verändertes Lebensmittel auf meinem Teller haben. So kommt es nicht und deshalb ist es schlecht. Ich bin skeptisch, weil ich mir denke, es kann für Europa Nachteile bringen. Ja, und es könnten auch einige Errungenschaften, die wir hier haben, eingebüßt werden, sage ich mal so. Seit knapp 2 Jahren gehen die TTIP-Gegner immer wieder auf die Straße. Und sie werden immer mehr. Etwa in Köln, Bielefeld, Münster, in München, Hamburg und Berlin. Und immer wieder auch in Brüssel. An der Spitze des Widerstands gegen das geplante Freihandelsabkommen steht die Organisation Stop TTIP. Ein Bündnis von mehr als 300 Organisationen aus 23 EU-Ländern. Darunter Verbraucherverbände, Umweltschützer, Bürgerrechtsinitiativen, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen. Es ist jedenfalls ein sehr, sehr breites gesellschaftliches Bündnis und zeigt, dass der Widerstand gegen diese Abkommen in vielen Teilen der Gesellschaft verankert ist. Sagt Michael Effler, Volkswirtschaftler, Aktivist und Sprecher des Bündnisses. Im Dezember vergangenen Jahres war Effler auch Organisator eines ungewöhnlichen Geburtstagsständchens für Jean-Claude Juncker. Happy Birthday to you! Happy Birthday! Zum 60. Geburtstag überbrachten die Stop-TTIP-Aktivisten dem neuen Chef der Europäischen Kommission ein besonderes Geschenk. 1,1 Millionen Unterschriften von EU-Bürgern gegen den Handelsvertrag mit den USA. Und das sind noch nicht alle, sagt Effler. Wir werden halt mindestens noch 1 Million drauflegen. Zumindest so lange, bis Herr Juncker und auch die Staats- und Regierungschefs Europas einsehen, dass diese Verträge, so wie sie geplant sind, nicht gut sind für die Demokratie. Dieses Ziel ist inzwischen erreicht. Anfang Juni 2015 meldete das Bündnis Stop TTIP stolz, mehr als 2 Millionen EU-Bürger haben die Petition gegen das Freihandelsabkommen unterzeichnet. Doch zu der Freude über das Erreichte mischt sich auch eine gehörige Portion Frust. Mehr Mitspracherechte für Europas Bürger wollten die TTIP-Gegner erstreiten. Die Handelsgespräche, wie sie sagen, aus dem Hinterzimmer an die Öffentlichkeit holen. Im vergangenen Herbst jedoch lehnte die EU-Kommission ein europäisches Bürgerbegehren ab. Aus rechtlichen Gründen, hieß es. Kommunikationstechnisch war das alles ein Desaster, sagt Bernd Lange, SPD-Europaabgeordneter. Als Vorsitzender des Handelsausschusses ist er der TTIP-Berichterstatter für das EU-Parlament. Man hätte sicherlich auch mit den Initiatoren anders sich verständigen können, als nur zu sagen, geht nicht. Und das ist aber, glaube ich, Kennzeichen der Kommunikationspolitik der alten Kommission. Aber was hat sich geändert mit der nächsten EU-Kommission unter einem erstmals von den Bürgern durch die Europawahl mitbestimmten Chef? Ende vergangenen Jahres nahm Junckers Team die Arbeit auf und die Hoffnungen auf einen anderen Stil bei den TTIP-Verhandlungen und vor allem einen anderen Umgang mit den Sorgen der Freihandelskritiker, diese Hoffnungen waren von Anfang an groß. Schon in seinen Bewerbungsreden hatte Jean-Claude Juncker angekündigt, sich für mehr Transparenz und demokratische Teilhabe bei den Verhandlungen einzusetzen. Die Marschrichtung aber, so hat er von vornherein klar gemacht, bleibt unverändert. Je suis pour la conclusion de cet accord. Ich bin für diese Einigung. Ich glaube, dass die beiden größten Wirtschaftsräume, dass die beiden größten Demokratien der Welt ihre Kräfte zusammenführen sollten, sowohl im Interesse der Amerikaner als auch der Europäer. Rund 800 Millionen Menschen werden von dem geplanten Freihandelsabkommen profitieren, so sehen es die Befürworter. Frei nach dem Leitgedanken des Ökonomen Adam Smith, der freie Handel trägt zum Wohlstand aller bei. Für dieses Ziel bemühen sich also die Experten von EU-Kommission und US-Handelsministerium seit Juli 2013, die Idee von TTIP in konkrete Regeln und Paragraphen umzusetzen. Dadurch, so rechnen sie, werden die transatlantischen Handelsströme um mehr als ein Drittel zunehmen. Für Europa hieße das, dass die jährliche Wirtschaftsleistung um 0,5% zulegt, also um etwa 120 Milliarden Euro. Ökonomen sind sich weitgehend einig, dass die deutsche Wirtschaft zu den Gewinnern eines solchen Freihandelsabkommens zählen wird, dank ihrer vielen mittelständischen und exportorientierten Unternehmen. Dazu zählen Unternehmen wie die Firma Worley in Hamburg-Billbrook. Geschäftsführer Reinhold von Eben-Worley ist Vorstandsmitglied der Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg, nach eigenen Angaben die größte wirtschaftsethische Vereinigung Deutschlands, beinahe 500 Jahre Tradition. Sein eigenes Unternehmen mit 3 Werken in Norddeutschland ist seit gut 160 Jahren fest in der hanseatischen Wirtschaft verankert. In der mehrstöckigen Werkshalle in Hamburg werden rund um die Uhr Nahrungsmittel bearbeitet. Getrocknetes Gemüse und Pilze etwa werden in Form gebracht für die Suppen- und Soßenindustrie. Früchte, Kräuter und Gewürze werden veredelt. Wenn etwa Knoblauch die Firma Volley verlässt, dann wandert er. Ja, zum Beispiel in eine Knoblauchsuppe oder in eine Knoblauchsoße oder in ein Spaghetti-Gewürz oder in einen Pizza-Aufstrich. Überall, wo Knoblauch reingeht, in der Nahrungsmittelindustrie kann dieser Knoblauch dann wieder auftauchen. Auch zum Teil bei den Abpackern von Streuern in Supermärkten an die Endverbraucher. In riesigen Säcken und Kartons kommen die Rohstoffe zuvor bei Worley in Hamburg an, meist per Schiff. Der Knoblauch als vorgeschälte Zehe kommt zum größten Teil aus China. Zwiebeln sehr häufig aus Nordafrika oder Indien. Also Rohstoffe aus aller Welt und die Produkte gehen beinahe in alle Welt. Also Deutschland ist unser größter Markt, aber weit über 50% geht in den Export nach Europa, aber auch viel in die USA. Laut Handelskammer Hamburg, die neben der Firma Worley rund 950 weitere Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen in die USA vertritt, liegt das Handelsvolumen der Waren, die allein zwischen der Hansestadt und den Vereinigten Staaten hin und her gehen, bei jährlich gut 6 Milliarden Euro. Und es dürfte weit mehr werden, wenn durch TTIP Handelshemmnisse fallen. Zunächst die sogenannten tarifären Hindernisse, also alle Arten von Zöllen. Ein sehr entscheidender Faktor, sagt Reinhold von Eben-Worley. Also Zölle sind ein wesentliches Kriterium. Wir haben Zollsätze sowohl in die eine Richtung als die andere Richtung zwischen 3,5% und 6,5%. Das ist mehr, als wir an der Ware selber verdienen. Und wenn diese Zölle wegfallen würden, wären die Amerikaner hier in Europa leistungsfähiger und könnten uns mehr Konkurrenz machen. Umgekehrt könnten wir den Amerikanern mehr Konkurrenz machen. Und wir scheuen diese Konkurrenz nicht, weil wir davon überzeugt sind, dass wir mit unseren europäischen Qualitäten im amerikanischen Lebensmittelmarkt sehr gut bestehen können. Ebenso sollen sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse wegfallen. Das heißt, Vorschriften und Standards werden angeglichen. Vor allem Branchen wie der Maschinenbau oder die Autoindustrie bezeichnen das als Meilenstein. Das wohl berühmteste Beispiel: In den USA müssen bisher die Blinker am Auto rot sein, in der EU meistens gelb. Fiele diese Praxis der doppelten Zulassung weg, könnten Unternehmen viel Zeit und Geld sparen. Könnte heißen, ein größeres Warenangebot und niedrigere Preise für die Konsumenten. Das Münchner IFO-Institut rechnet vor, das Pro-Kopf-Einkommen werde um gut 1.000 Euro jährlich steigen, brutto. Und die EU-Kommission rechnet immerhin, unterm Strich hat eine vierköpfige Familie 500 Euro mehr im Geldbeutel, dank TTIP. Mehr als Verlierer denn als Gewinner sehen sich allerdings die Demonstranten in Berlin. TTIP verhindern ist ihr Ziel. Und auch CETA, das schon deutlich weiter ausverhandelte Freihandelsabkommen mit Kanada, möchten sie am liebsten noch stoppen. Ein breites Bündnis, darunter Organisationen wie ATTAC, Greenpeace und Brot für die Welt, sowie Vertreter von Parteien wie den Linken und den Piraten, insgesamt rund 30.000 Menschen, sind zuletzt vors Kanzleramt gezogen, um, wie Maja Volland vom Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, sagt, um ein Zeichen zu setzen, dass viele Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union diese Abkommen CETA und TTIP zwischen der EU und Kanada und der EU und der USA nicht möchten. Grundtenor beider Abkommen ist, dass es vor allem darum geht, exportorientierte, kurzfristige Profitinteressen von Konzernen zu schützen und das auf Kosten von Umwelt- und Verbraucherschutz. Konkret befürchten sie eine laxere Gentechnik-Gesetzgebung und mehr Fleisch in deutschen Supermärkten, das mit Chlor und Hormonen behandelt wurde. Es geht darum, dass politische und wirtschaftliche Eliten nicht einfach über die Köpfe der Menschen hinweg regieren sollten, sagt Maja Volland. Wir möchten auf jeden Fall nochmal mobilisieren und der Europäischen Kommission zeigen, dass wir uns den Protest nicht verbieten lassen. Nach 9 Verhandlungsrunden hat sich der anfängliche Widerstand einiger Aktivisten regelrecht zu einer Bürgerbewegung ausgeweitet. Rentner, Studenten, Bauern, Arbeiter und Angestellte demonstrieren vielerorts gemeinsam, allen voran in Deutschland, Österreich, Frankreich und Luxemburg. Auch auf die nationale Politik erhöht sich der Druck. Zunächst versuchte Bundeskanzlerin Merkel im Dezember 2014 auf dem CDU-Bundesparteitag in Köln zu beschwichtigen. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Ich bin zwar grundsätzlich für dieses Abkommen, sehe auch, dass an vielen Stellen auf der Welt solche Abkommen geschlossen werden. Wir sollten nicht ins Hintertreffen geraten. Aber ich will natürlich, wie alle, die auch Sorgen haben, dass unsere Verbraucherstandards, dass unsere Umweltstandards eingehalten werden, dass wir wissen, was verhandelt wird. Genau wissen, was verhandelt wird, damit formuliert die Kanzlerin nicht nur den Wunsch von Zehntausenden von Bundesbürgern, auch die Politikwissenschaftlerin Pia Eberhardt fordert mehr Transparenz. Sie hat die Freihandelsgespräche von Anfang an für die lobbykritische Organisation Corporate Europe Observatory in Brüssel beobachtet. Immer wieder kritisiert Eberhardt die Art und Weise, wie die Verhandlungen geführt werden. Kein Wunder, dass so viele Märchen und Missverständnisse rund um TTIP in der Welt seien. Die Erzählung hier in Deutschland zu dem Abkommen ist ganz oft die bösen US-Amerikaner gegen das gute Europa und die hohen zum Beispiel Lebensmittelstandards, die wir hier in Europa haben. Ich habe einen anderen Blick auf das Abkommen. Es geht um Konzerne gegen Menschen, um das transnationale Kapital gegen andere gesellschaftliche Interessen. Und das sieht man auch daran, wie die Unternehmensverbände gemeinsam agieren. Also der Europäische Chemieverband legt gemeinsam seinen Wunschzettel vor mit dem amerikanischen Chemieverband. Die Pharmaindustrie macht das so, Kosmetika und so weiter. Also das ist tatsächlich eine Agenda, die Unternehmen vorantreiben werden, weil sie davon gewinnen werden. Aber die Frage ist, wer verliert? Bei Bürgerinnen und Bürgern zumindest macht sich das Gefühl breit, so Politikwissenschaftlerin Eberhardt, ein Freihandelsabkommen und speziell TTIP stehe für eine Deregulierung, forciert von der EU, die die Armen zuverlässig ärmer mache und die Reichen reicher. Und die breite Sorge, gemeinschaftliche Interessen würden durch TTIP bedroht, fokussiert sich inzwischen stark auf ein zentrales Kapitel des Freihandelsabkommens. Es läuft unter dem Kürzel ISDS. Er steht für die sogenannte Investor-Staat-Streitschlichtung. Zuvor galt lange das Chlorhühnchen als Symbol für alles Bedrohliche in TTIP. Doch zum jetzigen Stand der Verhandlungen zeichnet sich ab, dass durch TTIP weder Chlorhühner noch Hormonfleisch importiert werden. Zu weit liegen Amerikaner und Europäer in manchen Lebensmittelfragen wohl auseinander, als dass diese Teil des Abkommens werden könnten. Umso mehr ist nun quasi die Heuschrecke das neue Wappentier des Freihandelswiderstands. Sie verkörpert ausländische, finanzstarke Investoren, die Staaten verklagen können, wenn sie ihre eigenen unternehmerischen Interessen bedroht sehen. Michael Effler vom Bündnis Stop TTIP. Das bedeutet, dass ausländischen Investoren weitgehende Schutzrechte eingeräumt werden, die sie dann in privatisierten Schiedsverfahren durchsetzen können. Das heißt, hier gibt es eine Umgehung staatlicher Gerichtsbarkeit und dass Großkonzerne in der Lage sind, hohe Schadenersatzsummen aus öffentlichen Geldern zu erklagen, wenn sie der Auffassung sind, dass ihre Gewinne und Investitionen beeinträchtigt worden sind. Wie berechtigt diese Sorgen sind, ist umstritten. Allein die Bundesrepublik hat rund 140 Investitionsschutzverträge mit anderen Staaten, die bisher kaum jemanden gestört haben. Nun, bei TTIP ist alles anders. Die Vorstellung, dass US-Konzerne milliardenschwere Entschädigungszahlungen gegen europäische Regierungen durchsetzen könnten, bestärkt die TTIP-Kritiker. Bis hinein in den Bundestag, der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter. Hinterzimmergerichte urteilen, ob demokratisch verfasste Gesetze den Gewinninteressen der Unternehmen entgegenstehen. Die Konsequenz ist, es droht, dass Bürgerinnen und Bürger aus ihren Steuergeldern Millionen und Milliarden an Schadensersatz bezahlen müssen. Diese Sorgen haben dazu geführt, dass die EU-Kommission die Verhandlungen mit den Amerikanern über den Investitionsschutz bereits vor Monaten ausgesetzt hat. Stattdessen befragte sie ihre Bürger dazu und daraus wurde die größte Online-Konsultation in der Geschichte der Kommission. Insgesamt haben sich 97% gegen die Schiedsgerichte ausgesprochen. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei auch das Europäische Parlament. Es greift nicht direkt in die Gespräche mit den Amerikanern ein, muss dem ausgehandelten Abkommen aber am Ende seine Zustimmung erteilen oder sie verweigern. Heftig zerstritten, teilweise mit tumultartigen Szenen im Parlament, zeigten sich die Abgeordneten zuletzt in der Frage der Schiedsgerichte. Erst Ende vergangener Woche konnte schließlich eine gemeinsame Resolution pro TTIP verabschiedet werden. Die sei, erklärt der Vorsitzende des Handelsausschusses von der SPD, Bernd Lange, eine völlige Absage an die bisherigen privaten Schiedsstellen. Das wird es nach dieser Resolution nicht mehr geben. Andere wiederum sehen die nun gefundene Erklärung mehr als skeptisch. Die privaten Schiedsgerichte sollten durch ein neues System ersetzt werden, heißt es darin. Das verhindere aber noch keineswegs eine Paralleljustiz in Europa, so die Grünen-Abgeordnete Ska Keller. Der Text ist sehr vage, da lässt sich alles reininterpretieren, es ist genau keine klare Ansage. Für die EU-Kommission ist die breite Ablehnung der Schiedsgerichte ein echtes Dilemma, sagt Handelskommissarin Malmström. Denn es wird nicht ohne gehen. Es gäbe deshalb nur den einen Weg. Das Schiedsverfahren muss reformiert werden. Wir müssen uns klar werden, dass der bisherige Mechanismus uns nicht mehr die Sicherheiten gibt, die wir wollen. Wir müssen einen zeitgemäßen Schiedsmechanismus finden, der nicht die Möglichkeiten der Regierungen untergräbt, die Standards für den Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz festzulegen. Außerdem muss das ganze Verfahren viel transparenter und ein Verhaltenskodex für die Schiedsrichter erstellt werden. Handelskommissarin Cecilia Malmström will sich nun weitere Monate Zeit nehmen, um über die endgültige Verhandlungsposition der Europäer gegenüber den USA zu beraten. Sie weiß, es ist ein Punkt, an dem das Freihandelsabkommen noch scheitern könnte. So weit soll es aus Sicht der EU-Kommission aber auf keinen Fall kommen. Dafür sei die langfristige strategische Bedeutung eines Freihandelsabkommens mit den USA viel zu groß. Dieses Abkommen ist auch dazu gedacht, Europas Einfluss in der Welt zu sichern, unser Sozialmodell zu schützen, unsere Werte zu verteidigen, Frieden, Freiheit und Demokratie. Und dieses Abkommen wird helfen, unsere Werte zu bewahren. Die Hoffnung ist, Handelsprinzipien und Produktstandards, auf die sich USA und EU einigen, könnten der weltweit gültige Goldstandard werden, übertragbar auf spätere Abkommen, etwa mit China oder mit Indien. Und, so das Credo der europäischen Politiker und TTIP-Befürworter, schaffen wir es jetzt nicht, gemeinsam mit den USA Handelsmaßstäbe zu setzen, dann werden sich international andere Standards durchsetzen, andere Werte, die uns im Westen nicht so nahe sind. Diese Sorge teilt auch der Hamburger Unternehmer Reinhold von Eben-Worley. Sollten die USA beispielsweise ihre Freihandelsbemühungen mit China vorantreiben, dann ist es natürlich klar, dass die europäischen Produzenten zu den Verlierern gehören werden, weil die Chinesen haben natürlich den Lohn- und Energiekostenvorteil ohnehin jetzt schon auf ihrer Seite. Und unsere Möglichkeiten werden natürlich immer mehr eingegrenzt, wenn die Chinesen dort zu den bevorzugten Handelspartnern der Amerikaner weiteren Zugang zu Märkten bekommen, wo sie heute noch nicht drin sind. Gerade für asiatische Unternehmen haben sich beim jüngsten APEC-Gipfel in Peking rosige Aussichten aufgetan. Die Asien-Pazifik-Region verfolgt nämlich die Vision einer gigantischen Freihandelszone unter chinesischer Führung. Der Druck auf Europa, das Freihandelsabkommen mit den USA zu beschließen, steigt damit noch einmal, auch wenn es natürlich nicht nur Gewinner geben könne, sagt von Eben-Worley. Das haben wir in Europa gesehen. Wenn Märkte zusammenwachsen, wenn man Handelsbarrieren abbaut, dann wächst der Gesamtmarkt. Firmen, die nur auf die Befriedigung der nationalen Bedürfnisse ausgelegt sind, werden davon nicht profitieren. Firmen, die in der Lage sind, international zu agieren, werden davon profitieren. Das heißt, es wird bessere Qualität zu günstigeren Preisen geben. Deshalb sind Freihandelsabkommen positiv für den europäischen Verbraucher, weil die Preise einfach günstiger werden dadurch. Inzwischen aber ist dieses Argument bei weitem nicht mehr alles, was in den Verhandlungen zählt. Und das ist auch ein großes Verdienst der zehntausenden Demonstranten und ihrem bisher unermüdlichen Protest. Europas Politiker scheinen erkannt zu haben, dass die breite gesellschaftliche Skepsis gegenüber TTIP nicht nur, wie anfänglich oft versucht, mit ein bisschen Anti-Amerikanismus, befeuert durch die NSA-Abhöraffäre, zu erklären ist. Handelskommissarin Malmström hatte daher eine Transparenzoffensive versprochen. Wir müssen das Thema ganz neu angehen, um echte Transparenz herzustellen und um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. Deshalb suchen wir ständig nach Möglichkeiten, mehr Transparenz bei den Verhandlungen zu bieten, mit den Leuten in den Dialog zu treten. Anfang des Jahres bereits hatte das EU-Handelskommissariat ein Stück weit geliefert. Erstmals wurden konkrete Textvorschläge für TTIP auf der Internetseite der EU-Kommission veröffentlicht. Damit ist TTIP schon jetzt das transparenteste Freihandelsabkommen, das es je gab. Aber auch künftig wird bei den Gesprächen auf beiden Seiten einiges im Verborgenen bleiben. Das liegt in der Natur solcher Verhandlungen. Umso mehr müssten sich alle Beteiligten nun bemühen, einen besseren Umgang mit den Interessen, den Sorgen und dem Informationsbedürfnis der Verbraucher zu etablieren, fordert Bernd Lange, der Handelsexperte im EU-Parlament. Jetzt ist es, glaube ich, genau an der Zeit, Bilanz zu ziehen und zu gucken, wo geht was und einen frischen Start anzupacken, weil ich glaube, das Schiff ist ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks ist die gesellschaftliche Unterstützung für TTIP gesunken. Zudem knirscht es in der Politik. Mehr als fraglich ist daher, ob US-Präsident Obama das TTIP-Projekt in seiner Amtszeit noch vollenden kann. Der Weg zu dem größten gemeinsamen Wirtschaftsraum der Welt dürfte damit noch lang sein. Immerhin genug Zeit, um deutlich zu machen, es geht nicht nur um den freien Handel, sondern der braucht auch faire Regeln. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.